Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 25 Kleonidas an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Der schlanke, schwarzaugige Jüngling mit den dunkeln, um Stirn und Nacken herabhangenden Traubenlocken, der dir diesen Brief überbringt, nennt sich Antipater und ist ein naher Verwandter eines meiner hiesigen Freunde, dem ich es nicht abschlagen konnte, dir den jungen Menschen zu empfehlen. Ein löbliches Verlangen, das sehenswürdigste Land der bewohnten Welt zu sehen und zu Athen, der wahren Hauptstadt dieses an schönen und blühenden Städten so reichen Landes, zu lernen, was man in Cyrene nicht lernen kann, hat ihn aus dem Schoß der Seinigen herausgetrieben. Er bedarf aber in einer Stadt, welche so zu sagen die ganze Welt in einem Auszug ist, eines Führers, Auslegers und Ratgebers. Und an welchen andern hätt ich mich in dieser Absicht wenden können, als an dich, der du, was du schon für jeden andern Menschen tätest, desto lieber für einen Mitbürger tun wirst, der mit dem vollesten Vertrauen auf die Empfehlung deines Freundes Kleonidas zu dir kommt. Bisher haben alle Arten von gymnastischen und andern Leibesübungen beinahe seine ganze Bildung ausgemacht. Er reitet wie ein Thrasier, läuft wie der schnellfüßige Achilles, weiß einen Wagen zu lenken wie der homerische Alcimedon, und im Ringen wird er selbst zu Ägina, der fruchtbaren Mutter so vieler öffentlich gekrönter Athleten, nicht viele finden, die er fürchten müsste. Auch hat er große Lust, sich an einem eurer großen Nationalfeste unter die Kämpfer zu stellen und die Siegeskränze, womit schon mehrere Cyrener unsere Vaterstadt unter den Griechen verherrlicht haben, womöglich mit einem frischen zu vermehren. Indessen fühlt er doch, was wenigen seinesgleichen zu begegnen pflegt, dass er mit allen diesen Vorzügen nur die Hälfte von einem Menschen ist, dass sein Kopf noch leer ist und dass Kräfte und Anlagen in seinem Innern schlafen, die der Erweckung oder vielmehr, da sie bereits zu erwachen angefangen, künstlicher Ausbildung und strenger Übung ebenso nötig haben als die körperlichen. Kurz, er kommt mit dem rühmlichen Vorsatz zu dir, nicht eher abzulassen, bis er unter deiner Anleitung ein vollständiger Mensch geworden. Ich betrachte es als einen nicht geringen Vorteil für dich und ihn, dass er noch unverstückelt und unverbildet in deine Hände kommt, wie ein schönes Stück rohen, aber feinkörnigen Marmors, woraus du als ein geschickter Bildner jede schöne Form hervorgehen machen kannst. Da hingegen selbst Praxiteles und Polyklet einen Marsyas in keinen Apollo, einen Thersites in keinen Ajax oder Diomedes umgestalten können. nimm dich also seiner an lieber aristipp und mache dir das verdienst um cyrene uns dereinst in unserm jungen athleten einen zweyten milon an weisheit wie an körperlicher tüchtigkeit wieder zurück zu schicken. Da dir dein junger Abderit den Muth nicht benommen hat, wenigstens etwas Leidliches aus ihm zu machen, so können wir um so viel gewisser sein, daß aus einem so fähigen Jüngling wie Antipater etwas Vortreffliches unter deinen Händen werden müsse. Plato, dem wir seine vor so manchem Jahr an dir und dem armen Kleombrot begangene Sünde doch wohl endlich einmal vergessen müssen, gibt den Wißbegierigen einer Klasse von Müßigen, welche unvermerkt immer zahlreicher zu werden scheint, seit einiger Zeit so viel zu lesen und wenigstens in dem größten Teil seiner bisher bekannt gewordenen Dialogen so viel Stoff zum Nachdenken und zur angenehmsten Unterhaltung zugleich, dass ich den großen Ruf sehr natürlich finde, der seinen Namen bereits bis an die fernsten Grenzen unserer Sprache trägt. Materie und Form sind in seinen Werken gleich neu und gleich anziehend, auch wo er mich nicht überzeugt, was freilich oft begegnet, verführt er mich doch zu wünschen, dass er recht haben möchte, oder macht auch wohl, dass ich ihm wenigstens so lange glaube, als ich ihn lese. Wenn sein mündlicher Vortrag nur halb so angenehm ist als der schriftliche, wenn er, wie man sagt, eine der geistvollesten Physiognomien hat und der Ton seiner Stimme schon das Ohr für ihn besticht, so muss er eine Art von Sirene sein, deren Zauber nicht zu widerstehen ist. Auch hat er mit den Sirenen nicht nur gemein, dass er alles weiß, was geschieht auf der viel ernährenden Erde, sondern noch vor ihnen voraus, dass er auch weiß, was in der über- und unterirdischen Erde, im Himmel und sogar in den überhimmlischen Räumen geschieht. Eine Wissenschaft, deren die homerischen Sirenen mit allen ihren wenig bescheidenen Ansprüchen dennoch sich anzumaßen Bedenken trugen. Von einem Manne, der so unermesslich viel mehr weiß als andere, ist freilich nicht zu erwarten, dass er einem Jüngern, einem Ausländer und, was noch das Schlimmste ist, einem, der die Miene nicht hat, als ob er sich jemals unter seinen Zepter beugen werde, mehrere Schritte entgegenkommen sollte. Du wirst also, wenn ihr auch nur in einem leidlich anständigen Wohlverhältnis miteinander stehen solltet, schon das Beste dabei tun müssen, und gewiss wünschen alle deine Freunde, dass du auch hierin, wie in so manchen andern Stücken, der klügere Teil sein mögest. Unsere dermalige Staatsverfassung, nach deren Wohlsein du dich erkundigest, erhielt sogleich in ihrer Erzeugung eine so gesunde und kräftige Leibesbeschaffenheit, dass es nicht natürlich zugehen müsste, wenn sie sich in der ersten Blüte ihrer Jugend nicht wohl befände. Der große punkt, wovon alles abhing, war die wahl der personen, die uns nach maßgabe der neuen konstituzion regieren sollten. Glücklicherweise oder vielmehr durch eine Folge des Zutrauens unsers ganzen Volkes zu deinem Bruder und seinem Freunde Demokles und der ebenso großen Klugheit und Redlichkeit, womit sie dieses Zutrauen zum gemeinen Besten benutzten, fielen die Wahlen wirklich auf die Besten in jeder Rücksicht, ohne Ansehen der Partei, zu welcher sie sich ehemals gehalten hatten. Auf lauter Verständige, Gemäßigte der neuen Ordnung aufrichtig anhangende und größtenteils durch ihre Glücksumstände über alle selbstsüchtigen Absichten weggesetzte Männer. Auch erhielten sie daher die allgemeine Billigung. Solange diese unsern kleinen Staat besorgen und vornehmlich, solange Demokles und Aristagoras an ihrer Spitze stehen und die ihnen anvertraute höchste Staatsgewalt so gesetzmäßig und mit so großer Weisheit und Eintracht handhaben wie bisher, wird der sichtbar zunehmende Wohlstand unsers Gemeinwesens und unserer Bürger aller Klassen die Verfassung selbst immer mehr befestigen und einen Rückfall in unsere ehemaligen Übel unmöglich machen. Die natürlichste Folgerung, die du, lieber Aristipp, aus Vergleichung des glücklichsten Zustandes unserer Vaterstadt mit dem politischen und sittlichen Verfall von Athen ziehen könntest, will ich dir selbst überlassen. Lebe wohl und liebe deine Abwesenden, wie du von ihnen geliebt wirst. Ende von 25.